Darling, du hast aus meinem Leben eine Pony Ranch geschaffen. Deshalb möchte ich dir heute ein paar Komplimente machen. Schließ die Augen und ich geb dir eine Million Handküsse. Du siehst gut aus, ich hab auch nicht so hohe Ansprüche. Nein, ich lieb dich so, du musst mir nicht mal Essen machen. Was man nicht kann, sollte man besser lassen. Girl, lehn dich zurück, ich mach alles für dich, wenn ich Zeit habe und es nicht zu anstrengend ist. Du bist nicht wie die anderen, nicht so ein Modepüppchen mit großen Brüsten, die geboren hübsch sind. Du hast deinen eigenen Style, oh holde Maid. Doch deinen Zähnen schmeichelt ein goldenes Kleid. Ich schau dir ins Gesicht und denk an Regenbögen. Die sind wenigstens schön, nur dein Face ist störend. Ach ja, ich muss dir da noch so ein Ding erzählen, aber du wirst das bestimmt verstehen. Schatz, es tut mir so leid, du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid, du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen. Ach, alles halb so wild. Einem geschenkten Gaul. Und zur Not frisst der Teufel fliegen. Ich hätte halt lieber die andere genommen. Man kann ja nicht alles haben. Keine Angst, ich verlasse dich nicht. Kennst du auch meinen Kumpel hier? Er war bei seiner Freundin ein klein bisschen direkter. Schatz, wir verbrachten schöne Tage zusammen. Fuhren in den Urlaub, lagen am Strand, haben das länger versucht. Doch ich hab festgestellt, der Toaster ist intelligenter als du. Lieg wach jede Nacht mit dir Engel in meinen Arm. Immer wenn du schläfst, bange ich deine Mom. Als ich mal gesagt hab, dass keine so wie du ist, da wusste ich noch nicht, dass du 30 Kilo zunimmst. Doch du hast echt gedacht, ich geh nicht ohne dich fort. Ich hab jetzt eine neue, die mir billig Drogen besorgt. Stimmt, du hast recht. Wir hatten wirklich gute Zeiten. Ich fick in dein Gesicht und du bist meine Scheiße. Schau, wie schon blau deine Augen sind. Hat dich mit der Faust geschminkt. Frauen wie dich gibt's in tausend Städten. Lause Mädchen, lause Schatz, Mädchen. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen. Yeah, yeah. La la la la la la. Oh, la la la la la la. So ist das Leben. Oh, la la la la la la la. La la la la. Was man kriegen kann. La la la la la la. Baby. La la la la la la la. Oh, la la la la la la. La la la. Schatz, es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich, da ist noch Luft nach oben. Und es tut mir so leid. Du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denk ich an die, die mir damals entflogen. Yeah, yeah.